Wie hypnotisiert richtet die historische Forschung den Blick immer wieder und immer nur auf die einzelnen, hier und da aufgetauchten und ständig ans Tageslicht kommenden, isolierten Fälschungsfälle. Die immerhin kleine Masse der entlarvten Fälschungen erscheint der Wissenschaft als ein Haufen bunt zusammengeworfener, unter sich wesensfremder Bestandteile, die nichts miteinander zu tun haben. Die Forschung sieht sich gleichsam vor einem Haufen Scherben stehen, die man nur nach ihren Merkmalen, nach ihrer Provenienz, nach ihrem Alter katalogisieren kann. Ob sich vielleicht aus den einzelnen Scherben ein ganzes Gefäß zusammensetzen lässt, auf diesen Gedanken ist die Forschung noch nicht verfallen. Ob sich vielleicht alle einzelnen Teile durch ein geistiges Band verknüpfen lassen, ob alle einzelnen und scheinbar isolierten Fälschungsvorkommnisse Teile einer großen einheitlichen Aktion sind. Solche Fragen sind bis heute der historischen Wissenschaft unbekannt geblieben. Wir haben im Verlaufe unserer Untersuchungen solche Erkenntnis oft genug machen müssen. Und doch lag die Fragestellung nach der Möglichkeit und Tatsächlichkeit einer systematischen, universalen Fälschungsaktion sozusagen dicht am Wege. Man hätte schon längst darauf stoßen müssen, wenn nicht jene von der obersten Leitung der Aktion im eigensten Interesse aufgerichtete hohe Mauern aus Autorität und Vorurteil von jeher alle Aussicht versperrt hätte. Die Fälscher spielten selbst ihre ersten Kritiker und haben geflissentlich die allmählich erwachende Kritik der Uneingeweihten in eine fest vorgezeichnete Bahn gelenkt und paralysiert. Schon folgender einfacher Gedankengang hätte die Fachleute, in unserem Falle meinen wir die kritischen Quellenforscher mit der Herzensangst vor jeder scharfen Skepsis, direkt zu dem Problem einer systematischen Geschichtsfälschung seitens der Kirche hinführen können und müssen. Ein Gedankengang, den man nicht mühsam aufsuchen muss, sondern der sich selbst aufdrängt. Die mittelalterliche Kirche, dieser so kunstvoll hierarchisch gegliederte geistliche Staat, setzte sich zusammen aus einer großen Zahl von Kreisen, Bezirken und Provinzen. Um alle Kirchen, Klöster, Bistümer legte sich die römische Kurie als allein vereinigendes, fest umschließendes Band. Rom war im Mittelalter nicht ein Gebiet außerhalb und neben der Kirche, sondern Rom ist die Summe aller geistlichen Kreise, Bezirke und Provinzen. Wie sich im Gehirn alle Nervenfasern vereinigen, wie das Herz das Ziel jedes einzelnen Blutstropfens ist, so war Rom die aussendende und empfangende Zentrale des gesamten kirchlichen Lebens. Nun hat ja die historische Quellenkritik, allerdings in dem Irrtum, es handele sich um praktische Fälle, erwiesen, dass fast jedes Kloster, fast jede Kirche Urkundenfälschungen begangen hat. Scheinbare Ausnahmen bestätigen nur die Regel und sind ein Beweis für die heute, trotz aller Verfeinerung der kritischen Methoden, noch bestehende Wehrlosigkeit der Diplomatik gegenüber derartigen Täuschungen, wenn diese nur mit einigem Geschick angefertigt sind. Die kritische Forschung hat ferner erwiesen, dass fast jedes Bistum falsche Urkunden, oft genug ganze Serien, geschmiedet hat. Wenn für die Fachleute somit feststand, dass Bistümer und unzählige Klöster und Kirchen durch umfangreiche Urkundenfälschungen die geschichtliche Wirklichkeit verbessert haben, wenn es nach dem Urteil eines Urkundenforschers unleugbar ist, dass selbst die hervorragendsten Männer der Kirche, Geistliche, deren Frömmigkeit und rechtschaffener Lebenswandel hoch gepriesen wird, zu Fälschungen und Betrug ihre Zuflucht nahmen, wenn es galt, den Besitzstand und die Rechte, das Ansehen ihrer Kirche neu zu mehren oder zu verteidigen, mit anderen Worten, wenn alle Glieder der Kirche urkundliche Falschmünzerei betrieben haben, sollte da das Haupt des Kirchenkörpers, das doch mit den Gliedern in engster Verbindung stand, sollte da die Gesamtkirche als solche, die römische Kurie, sich von der Geschichtsverfälschung freigehalten haben? wenn Äbte, wenn Bischöfe und Erzbischöfe ohne Skrupel und gewissermaßen als etwas Selbstverständliches, als etwas allgemein Bekanntes und Geübtes die Vergangenheit zurechtrücken oder die Löcher der Überlieferung mit eigenen Zutaten stopften, sollte da die Kurie allein gleichgültig und untätig als gelassener Zuschauer beiseite gestanden haben? Woraus setzen sich denn der Beamtenkörper der obersten kirchlichen Verwaltung anders zusammen als eben aus Dienern der Kirche, denen die Praktiken der Urkundenfälschungen in Fleisch und Blut übergegangen waren? Unverständlich, wie Fachleute im Ernste glauben können, dass Männern, denen bis dahin die Urkundenfälschung als charakteristischer Ausdruck ihrer naiv und massiv empfindenden Denk- und Kampfesweise angeboren war, mit dem Eintritt in die Leitung der Kirche ihre bisherige charakteristische Gepflogenheit restlos abgelegt hätten. Eine solche Wandlung, eine derartige Immunität Ruhms im Mittelpunkt einer verseuchten Welt wäre ja mehr als ein Wunder. In Rom hätte eine ganz ungewöhnliche, reine moralische Atmosphäre herrschen müssen, um hier die Menschen aus Kindern ihres naiv und massiv empfindenden Zeitalters zu Heiligen zu machen, die die verwerflichen, aber allgemein im Schwange befindlichen Urkundenfälschungen verabscheuten. Von einer solchen moralischen Ausnahmestellung Roms im Mittelalter dürfte doch auch wohl den Fachleuten nichts bekannt gewesen sein. Im Gegenteil, für das Spätmittelalter lautet der Ausspruch Luthers bezeichnend genug: Je näher Rom, desto ärger die Christen.